Kommunistenkneipe, Kulturstammtisch. Friede den Kurven, Krieg den Verbänden. Mit Harro. Okay, herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe an unserem Kulturstammtisch. Etwa ein Jahr haben wir jetzt den Kulturstammtisch im Kneipensortiment und unsere Bilanz sieht wirklich gut aus. Vor fast genau einem Jahr konnten wir mit Kai Degenhardt über die Geschichte des Arbeiterliedes sprechen. Mit Kamil vom Kulturkollektiv Nu haben wir über das ganz wundervolle Buch Früchte des Zorns gesprochen. Ann-Sophie war's, die hat noch im letzten Drittel des letzten Jahres mit Mesut Bayraktar über Klassenkampf in der Literatur gesprochen. Abschließend unsere vierte Folge, unser vierter Kulturstammtisch im vergangenen Jahr. Da haben wir mit Susan Wittstahl gesprochen über kulturelle Hegemonie und das große Problem der fehlenden Gegenkultur, was sie dann auch an ihrem Beispiel von Melodie und Rhythmus herangezogen hat oder eher auf den Punkt gebracht. Heute dürfen wir einen Gast bei uns begrüßen, der den Kulturstammtisch mit einem nochmal ganz anderen Zugang kulturell, aber auch marxistisch bereichern wird. Ich begrüße ganz herzlich Raphael Molter bei uns im Kulturstammtisch. Hallo Raphael. Hey, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf als so Jubiläumsgast nach einem Jahr, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Du bist sehr herzlich willkommen und ich sage auch erstmal Prost. Naja, auf euch in dem Sinne. Die Proleten auf den Donnerstagnachmittag. Ja. Also, fühle mich jetzt schon wohl. Bevor wir mit dem Thema einsteigen, vielleicht erstmal zu dir, Raphael. Du bist von Haus aus Politikwissenschaftler, kommst aber ursprünglich aus Berlin-Köpenick. Nicht, dass das ein Widerspruch wäre, aber ich will es schon anmerken. Du bist journalistisch aktiv, unter anderem Junge Welt-Artikel kenne ich von dir. Vor 3 Jahren, korrigiere mich gerne, wenn das nicht ganz richtig ist mit den Zahlen, aber vor etwa 3 Jahren hast du selber eine Podcast-Reihe gestartet, heißt Beyond the Ball. Wie wir gerade eben im Vorgespräch so ein bisschen erfahren haben, gibt's besser verfügbar bei Spotify als bei YouTube. Ich kenne nur die erste Staffel. Und natürlich, ganz, ganz wichtig und zentral auch für heute, du bist natürlich seit Kindheitstagen Fußballfan. Das könnte mich auch fast schon wieder für das Thema disqualifizieren, möchte man meinen, ne? Ja, wenn man über Klassenkampf und Fußball reden möchte und dann so einen doofen Fußballpuristen hier zu sitzen hat, das könnte auch ein Widerspruch werden. Ja, der Punkt war ja auch schon im Vorfeld eigentlich umgekehrt, dass ich dachte, ich wäre völlig disqualifiziert für dieses Gespräch, weil ich keine Ahnung habe von Fußball. Das war ja der Punkt, wo wir bei uns auch in der Kneipe gesprochen haben, ja, Raphael hat da so ein wirklich gutes Buch rausgebracht im Papi Rossa, heißt Friede den Kurven, Krieg den Verbänden, Fußballfans und Funktionäre. Und das Buch müssten wir eigentlich mal bei uns im Kulturstammtisch bringen. Ja, aber wer macht das denn? Ich habe keine Ahnung von Fußball, ich auch nicht. Dann habe ich aber das Buch gelesen und durch das Lesen von dem Buch habe ich da ein bisschen mehr Mut gefasst und gesagt, naja, wir brauchen uns ja nicht über das Spiel zu unterhalten. Also wir brauchen uns jetzt nicht über Feinheiten der Fußballkunst oder der Ballführung irgendwie unterhalten, weil da scheide ich wirklich vollends aus. Sondern wir wollen das natürlich an der politischen Frage herleiten. Und wir sprechen natürlich heute über den politischen Fußball. Vielleicht das schon die erste Feststellung vorweg. Fußball ist äußerst politisch. Ja, auch wenn das einige Teile vielleicht auch des institutionalisierten Fußballs anders sehen wollen oder zumindest nach außen artikulieren, ist der Fußball doch sehr politisch. Aber bleiben wir nochmal kurz bei der Romantik. Raphael, was zum Geier fasziniert dich so sehr am runden Leder? Ja, gut, was soll ich sagen, ne? Ich bin in Köpenick geboren, aufgewachsen. Es gibt halt am Ende auch nicht viel mehr so mit dem Müggelsee, einen schönen See, den man sich angucken kann. Du hast viel grüne Sachen so drumherum, wo man unterwegs sein kannst. Aber nee, wenn man schon ehrlich ist, hat Fußball dann dahingehend natürlich auch, also müssen wir nicht drüber reden, ne? Die Sozialisation als Junge in so wirklich Vorstadt, kleinbürgerlichen Verhältnissen, so vor Ort von Berlin, auch wenn's Berlin ist offiziell seit 100 Jahren. Du merkst es einfach, da knallt es irgendwann durch. Man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, mittlerweile, zumindest für die Leute, die auch den Fußball aktiv verfolgen, für die ist es kein Geheimnis, Union Berlin, mein Verein, ist jetzt seit einigen Jahren schon in der ersten Bundesliga unterwegs. Wir hatten sogar eine Saison in der Champions League. Das ist beileibe kein Verein mehr, wo man sagen muss, der ist unerfolgreich. als ich geboren bin, das erste Mal zur Union gekommen bin, das war so Anfang der Nullerjahre, da hat mein Vater mich auch ganz klassisch einfach mitgeschleppt, ne? Und dann hast du natürlich für mich als kleinen Bub, so blöd wie es klingt, ne, mitten in Köpenick und dann irgendwie doch auch dann wirklich im Forst, im Wald, dieses schöne Stadion, damals noch wirklich nicht überdacht, komplett baufällig, komplett im Eimer, alles Mögliche, ne? So, das ist halt irgendwie, so bin ich mit Fußball groß geworden. Das hat schon eine große Faszination auch immer so für mich auch irgendwie reingetragen. Aber ist damals auch Köpenick-mäßig gar nicht so groß gewesen. Also die Fußballleute, mit denen ich groß geworden bin, im Freundinnenkreis, so, die waren Schalke-Fans, Bayern-Fans, alles Mögliche. Aber so zu Grundschulzeiten war das ein harter Kampf, den man gefühlt sehr allein auf weiter Flur auch ausgetragen hat als Unioner. Und das trägt dann quasi so ein bisschen schon rein in diesen großen ideologischen Kern, den der Vereinsfußball, wie wir ihn kennen, ja auch immer mitbringt, dieses Gerede von der Vereinsfamilie und dieses, ne, das kollektive Erfahrung im Stadion dann irgendwie direkt auch in so eine, ja, sagen wir mal, dann sehr komische Sprache umgemünzt werden, dass so, wir sind die große Familie. Und ich meine, wir kennen das ja auch, wenn wir das nationale Kollektiv wieder einer Kritik unterziehen, so, ne, wir Deutsche ist ja irgendwie, ne, so, da sollte man eigentlich schon mal direkt spitzhörig werden und sich denken, ah ja, was passiert da? Aber am Ende muss ich dann doch auch bei mir ehrlich sagen, so für mich ist Union und Fußball darüber hinaus, ja eben nicht nur als Fan, sondern als Spieler am Ende auch. Also ich habe 15 Jahre quasi meine komplette Kindheit und Jugend noch mit Fußballspielen verbracht und dann am Wochenende gefühlt, immer wenn es ging, halt bei Union dann auch gewesen. Du hast deine Freundinnenkreise da, du hast all das, was du irgendwie auch im Leben brauchst, und es ist halt am Ende, wie es ist, ne, ein Ankerpunkt des sozialen Lebens. Der hat mich dann auch so nie losgelassen und, wenn man ehrlich ist, auch wirklich vorpolitisiert durch die Konflikte, die dort passiert sind. Weil, also ich habe es gerade gesagt, ne, so Vorstadt in Köpenick, das ist echt, also so, weißt du, da ist die Welt noch heile, ne? Oder sie war es zumindest zu dem Zeitpunkt. So der erste wirkliche Politisierungseffekt, den ich hatte, und ich glaube, ich war von Hause aus schon so ein bisschen interessierter, weil so über die Familie auch so ein bisschen reingedrungen wurde, auch wenn die komplett CDU-orientiert ist, so war dann halt doch schon, okay, ich gucke mir ab und zu mal Nachrichten an. Und dann war es, glaube ich, die Piratenpartei oder so, die mich so 2010, 2011 so fasziniert hat. Aber das sind ja auch wirklich keine im engeren Sinne politischen Erfahrungen, weil sie ja überhaupt keine kollektive Dimension mitbringen, ne? Sondern auch da ist man halt so. Aber man geriert sich dann auch so ein bisschen als Außenseiter in der Schule, ne? So, ah ja, der eine, der sich ein bisschen mit Politik beschäftigt und all sowas. Und das war im Fußball immer anders. Da waren diese ganzen Proteste, die dann so 2011, 2012 waren, wo es um ein neues Sicherheitspapier ging, wo also quasi der Fußball, aber auch eben der Staat durch die Bundesinnenminister und die Innenministerkonferenz damals versucht hatten, quasi Stehplätze zu verbieten und schärfere Kontrollen einzuführen. Also, you name it, genau die Klassiker, die wir seit 10 Jahren quasi im Umgang mit Fußballfans in Deutschland hören. So, das ist damals schon auf einen bundesweiten Protest gestoßen. Und da haben mich dann quasi mein unpolitischer Vater, ich meine, unpolitisch ist er nicht, ne, aber so nicht in dem Sinne irgendwie so bewusst in dem Konflikt eigentlich, ne, sondern wo es ja eigentlich eher so dieser Klassiker ist von Fußballs Freizeitvergnügen, hier vergessen wir mal, was die Scheißwoche war, ne, so auf eine graue Woche folgt ein Fußballwochenend, so würde man es da, glaube ich, sagen. So, aber die haben mich, warum auch immer, und auch der Bekanntenkreis meines Vaters, die hatten mich damals zur Demo auch mitgeschliffen, wo man dann eben gegen dieses Sicherheitspapier auf die Straße gegangen ist. Wir haben in allen Fußballstadien bundesweit damals Aktionsspieltage gehabt, wo wir die ersten 12 Minuten und 12 Sekunden geschwiegen haben. Und das war für mich bis heute auch sehr eindrucksvoll, weil das war so das erste Mal, dass man so einen Schweigeprotest durchgezogen hat. Und das war damals wirklich noch sehr diszipliniert. Du musst dir wirklich vorstellen, 20.000 Leute im Stadion und einer redet ein bisschen lauter und 5.000 Leute, pst. So, und das war damals auch wirklich so, es gab ein Spiel, da hatte Union nach 9 Minuten Tor gemacht, da haben sich alle angepst beim Jubel. So, also so, weißt du, so, es ist am Ende ganz konkrete kulturelle Erfahrungen von kollektiv Widerstand leisten, so. Das ist dann, glaube ich, im guten Sinne das, was der Fußball mir dann irgendwie auch erstmal auf den Weg gebracht hat. Und dann, wenn wir das ganze Ding dann rund machen wollen, so, ich habe mit 17 Abi gemacht, danach ins Studium geschmissen, wie man sich's vorstellt, wenn man aus so kleinbürgerlichen Verhältnissen kommt. Und dann aber auch sehr schnell über materialistische Staatstheorien, vor allen Dingen von Johannes Anjuli, halt auch wirklich theoretisch zum Marxismus gefunden, wo man vorher im pubertierenden Alter halt sehr viel flockige Sprüche irgendwie über den Gaumen gebracht hat und natürlich auch schon ein bisschen unterwegs war. Aber das war, glaube ich, schon sehr, sehr relevant, weil halt dieses Studium für mich nicht nur in Westberlin war. Das heißt, ich musste immer rüberfahren zur FU und bin immer rüber zurückgefahren nach Köpenick, wo man schon immer so eine Stunde so Fahrtweg hat, wo man weiß ich nicht, viel Zeit zum Denken auch hat und irgendwie dann auch immer dieses ganz Konkrete auch immer ist, das, was ich an der Uni quasi lese oder was, ne, der universitäre Anlass am Ende einfach bloß war, sich damit auseinanderzusetzen. Das wird dann natürlich immer mit dem Alltag, auch mit dem eigenen abgeglichen. Und das hat es relativ schnell dazu geführt, dass ich versucht habe, irgendwie Fußball in diese ganze gesellschaftskritischen Auseinandersetzung irgendwie für mich mit reinzudenken, um irgendwie so einen Anker zu finden, wie ich das für mich begreifen kann. Und am Ende ist das eigentlich so der Anlass dafür gewesen, dass, ne, so man quasi irgendwann so nach und nach gesehen hat, dass die Proteste, die in der Fußballkultur in Deutschland auch immer weiter da waren und sich in den letzten Jahren vor allen Dingen ja dann erstmal gegen Red Bull Leipzig und dann nochmal gegen Dietmar Hopp im Fadenkreuz, wenn sich da noch die Leute dran erinnern, das ist, der Dietmar Hopp ist der quasi der Mäzen vom TSG 1899 Hoffenheim, einem gefühlten Vereinskonstrukt, was seit Jahren Platz in der ersten Bundesliga blockiert und dementsprechend schieben ziemlich viele Leute ordentlichen Hass drauf. Und das waren Proteste, die irgendwie immer wieder so an so ein Dead End gekommen sind. Und das war für mich dann der praktische Anlass, dann eben zu sagen, okay, es lohnt sich also auch quasi mit eben gesellschaftskritischen Theorien auch wieder dem Fußball zu begegnen, zu gucken, welche Aspekte sich rauszuschlagen lassen. Erster Versuch war quasi das Buch, worüber wir auch heute reden. Und da will ich jetzt hier aber auch aufhören, das ist schon viel zu viel Ja, es gibt, also wer noch mehr Biografisches erfahren will über Raphael, er hat in seinem Prolog einiges aufgeführt in seinem Buch, Erfahrungen auch mal mit einer Tätigkeit in der Burger King-Filiale, die vielleicht ein politisches Bewusstsein wachgerüttelt haben oder mitbegünstigt haben. Ja, wie das halt biografisch bei ihm so aussah. Also ist es halt immer die biografische Zufälligkeit. Ja, natürlich. Und du hattest einen Auslandsaufenthalt, ich glaube noch während der Lehramtsstudiumszeit in, korrigier mich, Kuala Lumpur. Lumpur und Einen sehr kurzen, aber auch nur. hast auch da ein bisschen von der Welt Eindrücke sammeln können und die verarbeitest du auch im Prolog. Und das Ganze, du hast ihn eben schon genannt, Johannes Anoli ist wahrscheinlich der materialistische Theoretiker, der den größten Einfluss in diesem Buch einnimmt. Schätze ich mal, würde ich sagen, sogar noch vor Marx. Es werden sicherlich mehrere genannt. Aber wir stolpern in dem Buch immer wieder über politische Analysen von Johannes Anoli. Das prägt das Buch schon an vielen Stellen. Aber für das Publikum vielleicht, fangen wir nämlich noch ein bisschen, vielleicht auch losgelöst von jetzt deiner konkreten Biografie, beim Fußball an. Für die, die jetzt nicht so zu Hause sind im Fußball, wie du es bist, also vielleicht eher wie ich, der in seinem Leben vielleicht mal 3 Fußballspiele live gesehen hat und die bei mir auch nichts Besonderes losgelöst haben, sondern ich habe mir die angesehen, ich fand es nicht schlecht. Ich fand aber vor allem das Geschehen in der Kurve viel, viel interessanter als das, was auf dem Platz passiert ist. Ehrlich gesagt, das auf dem Platz, das hat mich nicht so abholen können, aber die Euphorie, die Atmosphäre, diese kulturelle Wucht auch, die da existiert, die fällt dann schon über einen her und zieht einen mit. Jetzt aber für das Politische müssen wir, glaube ich, zunächst erstmal feststellen, welche Akteure sind denn für eine politische Analyse des Fußballs als Ganzes in diesem Fußballkosmos nötig? Also welche politischen Instanzen gibt es innerhalb des Fußballs? Dein Titel sagt ja schon Krieg den Verbänden. Also offensichtlich gibt es Verbände. Es gibt Friede den Kurven. Also offensichtlich gibt es auch noch andere Teile, die vielleicht sogar in einem widersprüchlichen Verhältnis stehen. Aber Raphael, erklär uns doch erstmal, wen müssen wir verstehen, welche Akteure befinden sich quasi auf dem Spielfeld und in welchem widersprüchlichen Verhältnis stehen die zueinander? Ja, also ganz simpel kann man genau damit ja anfangen, indem man sich erstmal das Spielfeld anguckt, einem auffällt, da werden also zwei Teams gegeneinander auf einen abgesteckten Rasen geschickt und spielen gegeneinander Fußball. Das heißt, wir haben damit schon mal die SpielerInnen gefunden, die sich dann natürlich je nach Position ausdifferenzieren. Und ich glaube, da erzähle ich eben auch niemandem Geheimnis, quasi das, was auf dem Feld zwischen den Spielern passiert, beeinflusst von den jeweiligen Teamtaktiken, die durch einen Coaching-Staff festgelegt werden. Das ist eigentlich das, worum sich's in der Fußballberichterstattung, aber auch in der fußballorientierten Sportwissenschaft eigentlich am meisten ausgelassen wird. Darüber hinaus ist natürlich aber auch recht offensichtlich, dass man Fans hat, die das überhaupt erst zu einem Massenspektakel machen, also zu einem Zuschauersport gemacht haben. Und da fangen wir eigentlich erst an, in die große Komplexität des Fußballs, also auch in eigenen sozialen Raum einzusteigen, weil natürlich hast du Spieler und Fans, die am Ende sich einem konkreten Verein zuordnen lassen, SpielerInnen, weil sie quasi als ja, ganz am Ende halt als ganz normale Lohnabhängige halt auf dem Arbeitsmarkt einen Arbeitgeber suchen, der in dem Fall ein Fußballverein ist, wo sie sich anstellen lassen können. Ja, anstellen lassen. Die Vereine sind, und das ist eigentlich das historisch auch eigentlich Wesentliche, natürlich in sportlichen Wettbewerben zusammengeschaltet und die müssen organisiert werden. Das ist eigentlich so immer diese verklärte Rolle der Fußballverbände. Das sind einfach die Institutionen, die dann organisieren, die quasi ein Wettbewerbsmodell sich ausdenken, ne? Wie das Ligensystem, was wir in Deutschland kennen. Das steht von der, naja, ganz offiziell nicht der ersten, aber am Ende von der ersten Liga bis zur Kreisliga Staffel C, die es überall gibt, unter der Schirmherrschaft der deutschen Fußballverbände, des Deutschen Fußballbunds, dem DFB und in Bezug auf die erste und zweite Herrenliga, also die erste und zweite Bundesliga, unter Schirmherrschaft der DFL, der Deutschen Fußballliga. Das ist dann der professionalisierte Ligaverband. Damit haben wir, möchte man fast meinen, eigentlich schon die ganzen Akteure abgegrast, aber es kommen ja noch viel mehr dazu. Wir haben SpielerberaterInnen, die in den letzten Jahren und letzten 2 Jahrzehnten, glaube ich, immer wieder so gern gesehene Sündenböcke dafür sind, dass man irgendwie sagen kann, hier die Kommerzialisierung des Fußballs ist wieder Schallmauer durchbrochen, hier guckt euch an, was Berater da jetzt sich abzwacken, um irgendwie Spieler irgendwie zu vermitteln und denen Verträge zu verschaffen. Und natürlich auf der anderen Seite, neben den Beratern, die Spielern helfen, hast du ganz normal Unternehmen, die als Sponsoren tätig werden und quasi lokalen Vereinen oder irgendwelchen Vereinen halt Geld zur Verfügung stellen. Auch das, und da sind wir jetzt eigentlich bei den Innenverhältnissen schon angekommen, ist natürlich dann immer sehr schwierig, alles auseinander zu klamüsern, sich anzugucken, wie hängen denn die Fußballvereine eigentlich mit den Verbänden zusammen oder wie nicht, weil da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, auch innerhalb der organisierten Fußballfanszene, wenn man es so nennen möchte, weil sich da natürlich auch sehr viele damit auseinandersetzen, das ist ja deren Hobby. Und wenn du ein organisierter Fußballfan bist, dann gibst du mehr als nur jeden Samstag für deinen Verein. Dementsprechend setzen die sich da natürlich auch mit auseinander. Und da gibt es auch ein ganz weites Spektrum. Es gibt sogar Meinungen von Stuttgarter Ultras, die sagen, das ist sowas wie ein Ligaverband, die DFL, den gibt es nur auf Papier, behaupten die, weil es einfach nur ein Zusammenschluss von 36 Profivereinen wäre. Also, ne, sind es einfach die Vereine und wir müssten uns gar nicht diese DFL angucken. Dabei vernachlässigen sie natürlich, dass die DFL durch die Vereine Entscheidungspositionen bei sich bekommen hat, die besetzt werden, die halt tatsächlich entscheiden für den Profibereich im Fußball Deutschland, was passiert. Und da hättest du ja dann quasi schon so einen Grundansatz von, da können wir einer Institution irgendwie hinterher spüren. Ich glaube aber, bevor wir das einmal angehen, weil ich glaube, das ist eigentlich genau auch der Punkt, um einmal kurz aufzuzeigen, wie komplex die ganze Scheiße ist. Und ne, allein in der Sportwissenschaft unterwegs zu sein, da, es lässt sich alles und nichts draus machen. Für uns hier ist, glaube ich, aber vor allen Dingen auch spannend, weil ich habe ja gerade gesagt, der Fußball ist ein eigenständiger sozialer Raum. Da müssten uns ja bei uns die Alarmglocken angehen, weil wir wissen, so einfach kann das ja eigentlich nicht sein. Und ich glaube, da würde es sich tatsächlich schon anbieten, weil das ist im ersten Teil des Buches natürlich auch mit drin, aber war jetzt vor allen Dingen auch die Arbeit nach Anjuli, nach dem Buch und nach vor allen Dingen dieser Verbandskritik nochmal verstärkt auch wissenschaftlich herauszuarbeiten, inwiefern sich das eigentlich in dem Marxismus als nicht nur eine gesellschaftstheoretische Wissenschaft oder, sondern es ist ja am Ende eine philosophisch begründete Weltanschauung, wie sich das da eigentlich integrieren lässt, um auch dieses Wissen weiter vermitteln zu können, dass wir es verknüpfen können mit anderen Dingen. Und ich glaube, Ich habe den Eindruck beim Lesen von deinem Buch oder zumindest retrospektiv, dass du in der Architektur deines Buchs diesen Aufbau auch ein Stück weit, dass der nachvollziehbar ist. Wie gesagt, nach dieser Einführung stellst du vielleicht ein bisschen die Akteure vor, für die, die es auch nicht so verstehen wie ich, um dann eine zentrale Frage zu stellen, die natürlich auch im Marxismus die zentrale Rolle spielt, nämlich die nach den Eigentumsverhältnissen. Und natürlich auch nicht nach irgendeinem Eigentum, sondern es geht natürlich klar im Marxismus um die Eigentumsfrage an den Produktionsmitteln. Und hier fangen wir ja schon an, die Frage zu stellen, wenn innerhalb dieser Fußballakteure einige Eigentumsrechte haben, andere haben diese Eigentumsrechte nicht, welche Rollen nehmen dann die anderen ein und in welchem Widerspruch stehen dann auch diese unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse zueinander? Also wenn wir wirklich unseren marxistischen Handwerkskoffer auspacken und am Anfang des Buches, ich weiß nicht mehr, ob es das erste Kapitel ist, aber vielleicht die konfrontative Frage versuchen zu formulieren, wem gehört der Fußball? Wird die Antwort nicht einfach. Oder vielleicht auch sehr einfach. Vielleicht kann man auch sagen, ja, die Eigentumsverhältnisse sind ja ganz klar geklärt. Also es ist eine einfache Antwort. Die gehört den Verbänden. Ja. Gehört dem Fußball denn einfach den Verbänden, Raphael? Ja, also du sprichst es schon an, es ist natürlich ein bisschen schwieriger. Es ist insofern auch ganz lustig, als dass ich natürlich, seitdem das Buch auch draußen ist, viel mit Vorträgen unterwegs war und mir da auch immer so dachte, Mensch, so eine PowerPoint-Foliensammlung macht's gut, damit die Leute das raffen. Und ich habe quasi genau für diese Eigentumsverhältnisse so mal so eine Pyramide gebastelt, um mal so ein bisschen aufzuzeigen, wie das irgendwie alles zusammensteckt. Und also für all die Leute, die den Vortrag schon mal live gesehen haben, diese Folie ist irgendwann ein bisschen explodiert, weil man quasi nur eine Liga hat und dann ja auch noch die internationale Konkurrenz verdeutlichen muss, um dann Ja. quasi auf aktuelle Probleme auch wieder hinzuleiten, wie dass die TV-Gelder so ein bisschen schwinden und damit die Haupteinnahmequelle der Verwertung des Fußballs so ein bisschen versiegt oder zumindest stagniert, was zumindest kein Wachstum produziert, ne? Und das wissen wir ja, ist nicht gut. Aber um es da ganz simpel zu machen, wenn ihr es euch wie eine Pyramide vorstellen wollt, dann sind die beiden Akteure, die unten sind, also die für die Produktion dieser Ware Fußball zuständig sind, sind die SpielerInnen und es sind die Fans. Und das allein ist schon sehr widersprüchlich, weil es natürlich auch ganz anders, ein ganz anderes Bild zeichnet als das, was vielleicht in den 60er, 70er Jahren in der kritischen Sportwissenschaft irgendwie noch gang und gäbe war. Sowohl in der von der Frankfurter Schule inspirierten WestsportwissenschaftlerInnen als auch wie in der DDR-Sportwissenschaft, die da auch doch relativ klar diese dichotome Einteilung in, naja, hier LeistungssportlerInnen, das sind die Produzenten und ne, die Fans, das sind halt die Konsumenten. So, und ich glaube, genau da schließt ja auch quasi so ein bisschen das Phänomen aktiver Fankultur eben an, dass man sich eben vor allen Dingen in den letzten Jahren sehr, sehr schön angucken konnte, dass die Fans sehr wohl diese Ware auch mitproduzieren. Und zwar durch die koordinierte Stimmung und eben auch dadurch, dass offensichtlich Einfluss in, ja, zumindest in einem nicht ganz geringen Maße auch auf Spiele genommen werden kann, durch die Atmosphäre, durch das, was auch um den Platz herum direkt passiert. Und ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, wenn man das dann so betiteln möchte, dann haben die Fans diese Doppelrolle inne, dass sie einerseits konsumieren, also sie sorgen erst dafür, dass eine Verwertungsprozess auch starten kann. Auf der anderen Seite sind sie aber mittlerweile auch durch diese Fankultur Teilproduzent des Produkts. Und da sind wir eigentlich dann bei dem, was vielleicht die Leute letztes Jahr mitbekommen haben mit den DFL-Investoren-Protesten, wo ja auch bundesweit dagegen gewettert wurde von organisierter Fanseite, dass die DFL als Ligaverband vorhatte, einen Teil der Einnahmen dieser TV-Verwertung direkt an einem Private-Equity-Unternehmen für 20 Jahre zu verschachern, damit man einmal ein paar Milliarden bekommt, die man insgesamt aufteilt. Ökonomisch nicht ganz nachhaltig und genau gerade das, was eben versprochen wurde, was man nicht tut während der Corona-Pandemie. Da wurde immer dieses Bild gezeichnet von der Fußball hat gelernt, wie alles andere auch während der Corona-Pandemie, ne? Wir üben uns in Demut, das nicht passiert. Die Proteste daraufhin haben quasi diese Doppelrolle dann auch mal praktisch ausgetestet, indem sie angefangen haben, die Spiele zu stören und versucht haben, Einfluss darauf genommen haben, indem man Tennisbälle raufwirft, Mini-Autos rauffahren lässt und steuert. In Freiburg gab es sogar zwei Flieger, auch wenn es nur einer dann direkt geschafft hat, so ein kleiner Mini-Flieger, den man einfach hat durchs Stadion ziehen lassen, wo man halt gemerkt hat, ja, wir können das Produkt hier komplett stören und das ist so nachhaltig lange gewesen, das hat sich über mehrere Wochenenden hingezogen, dass ja dann auch eben die TV-Sender, die Medienunternehmen, die quasi jedes Jahr Milliarden dafür an die deutschen Fußballvereine, also an die DFL ausgeben, um diese Rechte zu bekommen, gesagt haben, Leute, das so können wir nicht übertragen. Wenn ich jetzt diesen Vergleich, wie du den gerade bringst, versuche einen historischen Vergleich zu bringen, dann fällt mir dazu ein, naja, ich störe die Produktionsweise. Das erinnert mich eher an sowas wie die Ludisten oder andere, die halt versucht haben, in frühen Zeiten der ursprünglichen Akkumulation irgendwie die Produktionsprozesse zu zerschlagen, also Maschinen zerstört haben, der Weberaufstand, wo man probiert hat, die Maschine verantwortlich zu machen und hat dann die Maschine zerschlagen. Jetzt ist es ja aber ein wirksamerer Teil des Klassenkampfes, zumindest mal über den Streik nachzudenken. Also nicht, ich zerstöre die Produktionsweise, sondern ich bemächtige mich der Produktionsweise, hinterfrage die Eigentumsverhältnisse. Gibt es eine Form des Streiks im Fußball? Also Protestformen, klar, auf jeden Fall. Also du hast gerade einige genannt. Ich möchte auch gleich noch über andere reden. Es ist eher ein spontaner Gedanke. Gibt es eine Form von Streik im Fußball? Und zwar von Seiten der Fankultur? Es gibt immer wieder Anzeichen dafür. Das ist quasi auch der Auslöser eigentlich gewesen, dass sich so in den letzten Jahren auch wieder eine materialistische Auseinandersetzung mit Fußball auch gebildet hat. Die Anfänge haben so Leute gemacht wie Christian Bartlau, der lustigerweise auch im Papirossa Verlag ein Buch rausgegeben hat, das heißt Ballverlust. Bei dem quasi ist im Buch gar nicht so sehr darum geht, sondern es ist mehr quasi so eine Einleitung und Schluss bei ihm, wo er persönlich erklärt, er zieht sich raus, er boykottiert. Mhm. Und genau das ist es ja am Ende. Wir reden über Form von Boykotten oder Boykotte, wo wir dann die WM 2022 in Katar irgendwie als großes Beispiel nehmen können, wo er großflächig dazu aufgerufen wurde von organisierter Fanseite, und zwar nicht nur von Ultras, sondern auch von anderen bundesweiten Faninitiativen wie lokalen Faninitiativen, Fanclubs und so weiter und so fort. Und man da ja eben doch schon gemerkt hat bei den Einschaltquoten, es hatte einen gewissen Einfluss. Aber wir dürfen halt am Ende auch nicht vergessen, das, was den Fußball hierzulande zum Volkssport Nummer 1 macht, ist, dass er ein Massenphänomen ist. Und wir reden über Massen, nur um das mal ganz kurz in Zahlen zu packen. Der DFB, also der Deutsche Fußballbund, hat insgesamt knapp 8 Millionen Menschen, die bei ihm Mitglied sind. Die deutsche Sportbewegung insgesamt hat roundabout 30 Millionen Menschen, die in irgendeinem Verein irgendwo organisiert sind und damit dazugehören. Wir reden über Massen, wo es natürlich auch schwierig ist, selbst für die größte Subkultur Deutschlands, die wahrscheinlich so, das kann man der Fußball-Fankultur insgesamt zurechnen, sie ist die größte Subkultur, auch da eben nicht den Einfluss nehmen kann, den man dann eben bräuchte. Und ich glaube, da ist es halt eben auch gut, wieder raufzugucken, weil diese Rolle der Fans natürlich die eigentlichen Lohnabhängigen in diesem ganzen Produkt Fußball auch so ein bisschen verschleiert. Ja. Es geht ja eigentlich auch um die BerufsspielerInnen. Und da muss natürlich auch klar sein, dass wenn solche Debatten aufgehen, wie die verdienen wieder viel zu viel Kohle oder sonst was, dass es natürlich deutlich zu kurz gegriffen ist, wenn man sich insgesamt den insgesamten Geldtopf anguckt, über den die europäische oder die deutsche Fußballindustrie verfügt. Dann würden wir alle erstmal auch sagen, dass es davon gerechtfertigt ist, dass die Arbeitenden, also die, die überhaupt für dieses Produkt zuständig sind, so viel wie möglich sich davon irgendwie abcashen können. So, das wäre ja auch eine Form des Lohnkampfes. Nun führen Fußballer keine kollektiven Lohnkämpfe, und das ist vor allen Dingen ein Problem in Deutschland, aber auch darüber hinaus, weil es gibt SpielerInnen-Gewerkschaften, sie gibt es, sie sind bloß völlig irrelevant. Das heißt, sie nehmen quasi nicht mal, also anstelle eine Gegenmacht irgendwie kollektiv darzustellen, sind sie nicht mal ein Ordnungsfaktor, weil da wirklich da ist niemand drinne. So, das ist ein Riesenproblem, weil am Ende, wenn du tatsächlich über Streiks reden möchtest, dann können Fans das nicht alleine machen. Da müssten die SpielerInnen da mitziehen. Man müsste Punkte finden, zentrale Probleme, wo diese beiden Akteure beispielsweise zusammenkommen könnten, weil es auch genuin ihre Interessen irgendwo auch berührt. Das hat man aktuell eigentlich, diese Lage, weil diese vermeintliche Hyperkommerzialisierung, die der Fußball insgesamt erlebt, die trifft seit Jahren auch die SpielerInnen. Auf dem allerhöchsten Niveau müssen die mittlerweile 60, 70 Spiele pro Jahr abliefern. Und wir wissen, dass Leistungssport so oder so schon nicht gerade gesundheitsfördernd für den Körper ist. Das wird immer nur noch schlimmer. Da haben sich also selbst die Spieler gemeldet, die wir gerne immer als diese Einprozentler, die ganz oben sind, die wirklich, die selber Ich-AGs sind und wo wir nicht mehr über Teil der arbeitenden Klasse reden müssten. Trotzdem raufblicken und sagen, da wären Bündnisse beispielsweise möglich. Die entstehen aber erst, wenn man versucht, für sich zu klären, wem gehört der Fußball, sich zu klären, indem wir uns gegenseitig irgendwie selbstkritisch damit auseinandersetzen, wem der Fußball dann gehört und welche Rolle das auch einnimmt. Weil ich glaube, auch die Rolle, dass man Fußballfans quasi als Teil des Proletariats im Produkt Fußball bezeichnet, auch das sollte natürlich auch schon Widersprüche auch hervorrufen. Ich halte es aber nichtsdestotrotz als These recht offenkundig, dass es halt eben so ist. Und ich glaube, da würde ich gleich noch kurz an den zweiten Punkt ansetzen, weil wo du gerade schon gesprochen hast, wo wir über Bewegungen aus rund um die ursprüngliche Akkumulation reden, ein Konzept, mit dem ich mich tatsächlich so im letzten Jahr sehr viel auseinandergesetzt habe, um so dieses Spannungsverhältnis im Fußball auch so ein bisschen auf den Punkt bringen zu können, damit wir quasi erklären können, was so einer der wesentlichen Widersprüche im Fußball ist und wie der sich dann auch gesellschaftlich vermittelt oder gesellschaftlich vermittelt wird. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen unsere Aufgabe. Oder, keine Ahnung, deine Aufgabe mehr als meine. Ja. Ich steig jetzt mit ein, hätte ich gesagt, Genosse. Auf in die materialistische Fußballkritik, es lohnt sich nicht. Wir sehen uns am Sonntag in der Kneipe. Genossen, hoch die Gläser, wir stoßen auf uns an. Wie schnell vergisst man doch im Kampf den eigenen Nebenmann. Hey, la, la, la, la, la, ho. Nee, aber das, was noch ein sehr interessantes Konzept ist, da bin ich, glaube ich, wirklich vor 1,5 Jahren auch lustigerweise in der Auseinandersetzung mit Wohlstand für alle drauf gestoßen worden, auf das Konzept der moralischen Ökonomie. Also wo wir über die englischen Marxisten so Mitte des 20. Jahrhunderts reden, allen voran Edward P. Thompson, der nicht nur The Making of the English Class geschrieben hat, sondern auch ein recht, also für die SozialhistorikerInnen, glaube ich, einen sehr wesentlichen Aufsatz geschrieben hat über moralische Ökonomie und da quasi auch wieder zurückgreift auf Lebensmittelunruhen im 18. Jahrhundert und quasi so ein bisschen versucht zu beleuchten, woher das eigentlich, also woher sich dieser Ursprung dieser Proteste speist. Und er so ein bisschen dann darauf kommt, dass offensichtlich die Wirtschaft damals eben noch nicht entbettet ist, also eine autonome Sphäre ist, wie wir es jetzt eben im entwickelten Kapitalismus ohnehin kennen, sondern dass damals Wirtschaft noch sozial eingebunden war und dass dadurch auch gewisse, ja, eine gewisse Ethik, gewisse Normen, eine gewisse Moral irgendwie auch durchgesetzt hat und tatsächlich auch für konkrete Formen von Klassenkampf dann eben auch quasi dazu geführt hat. Dass also diese Lebensmittelunruhen sich aus so ganz konkreten Moralvorstellungen, was jetzt gerecht ist und was nicht speist, und man halt sagt, wenn das Essen zu teuer wird, dann gehen wir alle komplett auf die Barrikaden. Dass das aber nur eine historische Erklärung ist, sollte uns allen klar sein, weil sonst hätten es wir ja auch die letzten Jahre erlebt. Aber für den Fußball ist es dahingehend tatsächlich ganz spannend. Da gibt es einen Wissenschaftler, der Booth heißt, der quasi auch genau im Anschluss dazu schon gearbeitet hat und so überlegt hat, wie diese Idee dieser moralischen Ökonomie quasi auch in eine materialistische Bearbeitung von was ist Klassenkampf und was ist alles Klassenkampf eigentlich auch mit reingehört. Also dass diese kulturellen Faktoren eben auch eine Rolle spielen. Natürlich nicht die entscheidende, da müssen wir nicht drüber reden. Aber dass wir ja gerade beim Fußball und bei den aktuellen oder letztjährigen Konflikten im Fußball genau das ja immer wieder finden. Dass also klare Moralvorstellungen ein Treiber davon sind, von den spezifischen Klassenkämpfen, die im Fußball und um den Fußball dann auch stattfinden. Und das ist quasi, um das da noch ein bisschen abzuschließen, da geht's dann tatsächlich auch so ein bisschen wieder genau in die Ecke, sich auch da wieder mit was auseinanderzusetzen, wo ich am Ende einfach, ich brauche die Antwort für den Fußball, weil ich sehe diese Moralvorstellung, diese Frage, welchen Fußball wollen wir, das ist eine Frage, die immer und überall aufploppt und zwar immer in dem konkreten Kontext der Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen Interessen, mit dieser Kommerzialisierung am Ende. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Spannungsverhältnis, wo wir halt eben klar sagen müssen, der Fußball als sozialer Raum ist Teil der zivilen Gesellschaft, wenn wir nach Antonio Gramsci gehen. Und wenn wir Marx ernst nehmen, dann sind es die ideologischen Formen, in denen sich der Klassenkampf ausdrückt, in ideologisch spezifisch vermittelten Formen. Einige davon finden wir halt eben im Fußball als Teil dieses kulturellen, dieser zivilen Gesellschaft. Bringen wir es vielleicht bis zu dieser Stelle nochmal ganz kurz zusammen. Der Fußball war vielleicht nicht historisch schon immer ein kapitalistischer Fußball, aber er konnte sich auch als Kultursphäre nicht immer diesen gesellschaftlichen kapitalistischen Verhältnissen entziehen, sondern Stück für Stück ist auch der Kapitalismus eingedrungen und hat auch diesen Markt entdeckt und erschlossen. Wie der Kapitalismus das so mit allem Möglichen macht und wie es Marx auch spätestens schon im Manifest beschrieben hat, wo da alles Heilige entweiht wird und so weiter und so fort. Jetzt befindet sich der Fußball in fortgeschrittenen kapitalistischen Produktionsverhältnissen, also in unserer Gesellschaft, ist damit auch ein Ort, an dem sich Kapital akkumulieren kann. Das haben wir jetzt soweit erstmal feststellen können und das wird dann natürlich auch von Kapitalisten, also denjenigen, die eben die Eigentumsverhältnisse haben, wird das auch rege praktiziert. Wie genau jetzt oder wie detailliert die Analogie zwischen kapitalistischer Produktionsweise, wie wir sie vielleicht uns klassisch immer als Beispiel vor Augen führen, im Fordismus, an einem Fließbandarbeit, wie ein Automobil produziert wird, ob die Analogie in jedem Detail passt, in der Form, wie die Kapitalakkumulation in der Ware Fußball funktioniert. Das ist vielleicht nochmal im Detail genauer zu berücksichtigen, aber es gibt hinreichend Überschneidungen, so dass wir mit marxistischem Handwerkszeug den kapitalistischen Fußball untersuchen können, um dann auch Stück für Stück Fragen ausformulieren zu können, ja, wie werden wir das denn wieder los? Wir haben gerade über so ein paar kleine Reformansätze auch gesprochen, also von dem Protest, der dann auch häufig von den Kurven ausgeht, Schweigeminuten, Boykott. Also es gibt auch ein paar Ansätze, die nicht direkt verbunden sind mit, wenn man das so nennen kann, revolutionärem Fußballprotest, sondern es ist auch kein klassenbewusster Fußballprotest, sondern es ist erstmal ein Protest, der reformistisch daherkommt, der einen etwas freundlicheren Fußball fordert. Ein Fußball, der vielleicht weniger kommerzialisiertes Angesicht hat. Vielleicht sind das Forderungen, die auch noch daher rühren, dass diejenigen, die diesen Protest artikulieren, selber die politische Analyse noch nicht haben, was für einem kapitalistischen Fußball stehen sie denn da eigentlich gegenüber. Das Ganze, und so kämen wir jetzt zu dem nächsten Punkt, und zwar zu dem Punkt Fortsetzung dieser Proteste, würde ich das mal nennen. Und da ist was passiert, das hat mich unheimlich amüsiert in der Vorbereitung. Das kam nämlich daher, dass in Raphaels Buch auch eine Empfehlung ausgesprochen wird für eine kleine Doku, ich glaube, sie war vom ZDF und heißt Der Prozess. Die ist sehr empfehlenswert, denn es geht in dieser Doku um Dietmar Hopp. Und Dietmar Hopp scheint, das war mir vorher gar nicht so klar, aber für alle, die ein bisschen was mit Fußball zu tun haben, ist Dietmar Hopp natürlich ein rotes Tuch und direkt assoziiert mit diesem Mäzen, der als Symbolfigur die Kommerzialisierung und auch die Kapitalisierung des Fußballs sehr offen dargetragen hat. Also wahrscheinlich Prozesse, die es schon vorher gab. Den RB Leipzig will da keiner ausnehmen. Aber bei Dietmar Hopp gab es so diese richtige Personalisierung. Und die Kurven, und es waren, glaube ich, nicht also die breite Masse der Fans, korrigier mich, sondern vornehmlich Hooligans, die zuerst am lautesten ihren Widerspruch ausgedrückt haben in den Kurven, indem sie Schmährufe gegen Dietmar Hopp ausgesprochen haben, weil sie wirklich vollkommen unzufrieden waren, dass dieser Eigentümer von der SAP-Konzern jetzt einfach da hingeht und einen der wenigen Vereinsplätze einnimmt in der Bundesliga. Selbst dieses vorgeschobene Gesicht des fairen Fußballs, des sportlichen Fußballs, des unpolitischen Fußballs, das hat Dietmar Hopp eigentlich dem Fußball genommen, so in meiner Anschauung. Und diese offen Darlegung, wie das Geschäft eigentlich funktioniert, hat dann die Dämme gebrochen, dass wirklich, so habe ich es jedenfalls in dieser Doku wahrgenommen, dass BVB-Hooligans und später auch in München die Schickeria wirklich gesagt haben, ey, der braucht jetzt mal einen Denkzettel. Ich glaube, Protestkultur kann im Generellen und auch politische Protestkultur kann sehr, sehr viel lernen von Fußball. Also die Fußballkultur weiß wirklich, wie man Protest ästhetisch darlegt, musikalisch untermalt mit tollen Transparenten und so weiter. Also die marxistische Protestkultur kann, glaube ich, einiges lernen bei den Fußballern. Ich glaube, in drei Aspekten kann man sich vor allen Dingen von den Ultras ordentlich was abgucken. Entschuldigung, ich habe vorhin Hooligans gesagt, das war mein Fehler, das korrigiere ich an der Stelle. Ich meinte die Ultras, ja, so wenig Ahnung habe ich. Ich wollte auch gerade noch darauf hinaus, dass wir mal eine kurze Einführung in Fankultur machen, damit Leute mal so ein bisschen Überblick haben, was es gibt. Peinlich für mich. Ultras. Nee, aber um das noch kurz zu sagen, ich glaube, es gibt drei ganz interessante Aspekte, was man sich von Ultras abgucken kann. Das ist neben dem Organisierungsgrad innerhalb der Gruppen, der natürlich stark beeindruckend ist, weil es am Ende, es sind klandestine Gruppen bei Ultras, ne? Also kaum eine Ultragruppe in Deutschland ist über 150, 200 Personen stark, die wirklich Gruppenmitglieder sind. Nichtsdestotrotz hat man eine große Förderstruktur aufgebaut bei den großen regionalen Vereinen. Gibt's eben auch, also da müssen Ultragruppen, wenn die in einer Stadt sind, es hilft ja nicht, die müssen überall quasi Kontakte hin haben. Das auf der einen Seite, ich glaube, der zweite entscheidende Punkt bei Ultras ist Gewalt. Und ich glaube, auch hier können wir einen guten Schwenk machen. Der US-amerikanische Autor Vincent Bevins hat mittlerweile zwei Bücher geschrieben. Das erste ist übersetzt im Papirossa Verlag, das heißt die Jakarta-Methode, wo es quasi um den antikommunistischen Genozid geht. Und jetzt im zweiten vor allen Dingen, das ist, glaube ich, noch nicht übersetzt aufs Deutsche, da geht es um die Fragestellung, was eigentlich aus den ganzen Revolutionen der 2010er Jahre geworden ist. Und neben der schönen Antwort, dass bei Bevins da über 70 Aktivistinnen auf der ganzen Welt befragt und alle auch so mit basisdemokratischen Idealen angefangen haben, mittlerweile, wo irgendwie alle so gefühlt so antworten, ja, ein bisschen mehr Leninwagen wäre, glaube ich, gut gewesen. muss ich doch organisieren, so ein Scheiß aber auch. Ist vor allen Dingen die eine Lehre, dass aktive, organisierte Fußballfans, gewaltaffine Fußballfans auf der Straße einen Unterschied machen. Also ganz simpel, im arabischen Frühling, sowohl in Tunesien, in Ägypten, auch woanders dort, in der Türkei dann anschließend auch, da vor allen Dingen die Gezi-Proteste sind, Fußball-Ultras ist gewesen, die Proteste quasi geschützt haben durch die staatlichen Angriffe und dazu quasi erst geführt haben, dass man sowas wie ein Tassierplatz oder so, dass man das sichern konnte, dass man also diese symbolische Kraft des Widerstands auch quasi hochtreiben konnte, was ja am Ende der Kampf der Straße vor allen Dingen ist. Auf der anderen Seite in der Ukraine, beim Euromaidan, da sind es die ukrainischen Ultras, vor allen Dingen dann aber da auch Hooligans, so Hooliganismus auch insgesamt noch viel weiter verbreitet in Osteuropa, als wir es jetzt in Deutschland beispielsweise kennen, wo Hooligan-Gruppen sehr wenig Einfluss noch haben und halt einfach ihr Ding laufen, ne, mit 20 Leuten auf dem Acker Spielchen machen. Wunderbar, das ist in Osteuropa natürlich nochmal ein bisschen mehr. In der Ukraine, der Euromaidan, ist auch maßgeblich auf der Straße durch ukrainische Hools entschieden worden, die halt eben rechts ausgerichtet sind. Vincent Bevins hat da immer als klares Fazit gezogen, es ist entscheidend zu wissen, auf welcher Seite die organisierten, gewaltaffinen Fußballfans stehen, wenn man was reißen möchte, gesamtgesellschaftlich. Da hat er mit recht. Die dritte Ebene, die, glaube ich, du auch gerade schon angesprochen hattest, ist natürlich die der Ästhetik. Das ist jetzt vor allen Dingen auf die deutschen Verhältnisse zugespitzt, aber auch da lässt sich sehr viel lernen. Allein was Fahnenkultur angeht, Gesangskultur, was da alles reinkommt, das ist mit Kai Degenhardt, da gab es vor ein paar Wochen auch einen Liederabend, wo ich auch da war und wo man dann auch gemerkt hat, da kommen ganz viele Überschneidungen automatisch, wenn der Kai darüber redet, ja, wenn man dann einen Song übernimmt, einen anderen Text draufpackt, dann heißt das so und so und man hockt dann selber und sagt, Mensch, das bin ich. Ja, das Fußball, nichts anderes machen wir. So. Auf zum Kampf war ja erst ein kaisertreues Lied. Und als nach der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht bei dem Protestmarsch, dieser Beerdigung, ich weiß nicht mehr in welchem, ich glaube, das sieht man in dem Film Trotz all dem. Und da singen sie dann dieses Lied auf zum Kampf. Aber die Melodie ist sofort jedem klar, weil sie halt durch das Wilhelminische Reich vor allem halt eben so in die Kultur eingetragen wurde. Und dann singen sie alle das, aber zollen halt Tribut und Gedenken vor allem an Karl und Rosa. Was sie dann übrigens verboten bekommen, weil sofort sind irgendwelche Schlägertrupps dann nebendran, so paramilitärische Staatstruppen, die dann sagen, hier, nix. Das war ja dann im Januar 1919. Und dann wird das Lied dann nur noch gesummt. Dann summen alle Protestgänger, summen nur noch dieses Auf zum Kampf. Aber ja, da hat Kai Degenhardt, weil ich das nur weiß, war eine Nuance in seinem Buch, gibt es viele historische Beispiele. Und etwas, was wir sicherlich auch in Fragen, wo du gerade die Ästhetik ja auch aufnimmst, wo wir viel lernen können, das funktioniert halt. Das ist halt vielleicht auch dieses Popkulturelle dahinter. Definitiv, man sollte es halt nicht einfach plump übernehmen. Das war bei einer 1. Mai-Demonstration, ich glaube in Frankfurt wurde ja im Vorlauf die letzten Jahre dann auch mit etwaigen Gesängen dann quasi dazu aufgerufen, wo man dann natürlich sehr genau merkt, ah ja, das habt ihr vom Club aus Nürnberg euch geschnappt. Das macht's natürlich dann auch als Fußballfan ein bisschen schwierig, weil man genau weiß, wo die Bezüge her sind. So Leute, lasst ein bisschen mehr Kreativität walten. So, das machen wir als Fußballfans auch. Also, weißt du, so natürlich, so, dann gibt's die Leute, die hören gerne Schlager und dann wird irgendwas von Udo Jürgens aus den 60er, 70ern einmal komplett umgemünzt, klar. Aber du hast auf der anderen Seite auch diejenigen, die sich wie bei Chemie Leipzig, dieser Fangesang ist gefühlt auch schon dreimal um die Welt gegangen, aber es gibt einen berühmten Fangesang von Chemie Leipzig, der seit ein paar Jahren existiert, der ist während der Corona-Pandemie entstanden, basiert auf ein indonesisches Arbeiter- und Demonstrationslied, was irgendwer halt in der Langeweile des Lockdowns bei den Chemikern irgendwie gefunden hat und und so entsteht sowas. Das ist natürlich übel geil, weil das auch noch ein Fangesang ist, den haben sie rübergebracht und knallen dann da auch gegen die Verbände raus, wo man wirklich so, da kommt auch dieser kämpferische Spirit direkt wieder rein. Und ich glaube, das ist in Form einer Ästhetik, so, da lässt sich auch sehr viel lernen. Das ist, glaube ich, auch ein Feld. Da will ich gar nicht sagen, dass man da immer so affirmativ mit Ultras umgehen muss, aber auf der anderen Seite bin ich es auch immer ein bisschen müßig, erstmal immer eine halbe Stunde anderen Linken erklären zu müssen, dass das alles doof ist und dass ich mich quasi erstmal von der Schuld befreie, die Beichte mache und dann auch mal sagen darf, was ich trotzdem mag und warum das trotzdem für mich ein wichtiger Sozialisationspunkt ist und für mich auch etwas, wo ich auch bei den Kämpfen da vor Ort halt eben auch Teil davon bin, ob ich will oder nicht, weil ich eben zum Fußball auch gehöre. Und ich glaube, da sind dann immer wieder diese Punkte, wo man sich so denkt, so mal ein bisschen über die Ästhetik von Fußballfans, von organisierten Fans, von Ultras, allein der Geschichte der Ultras auch reden, von Italien, über Frankreich, mittlerweile ab Marokko, Indonesien, überall hast du dieses eigentlich italienische Idee von, wie man Fan-Dasein auslebt. Das klatscht überall ganz anders raus und das hat überall politische Komponenten, gefühlt am wenigsten in Deutschland. Aber wenn wir uns gerade Thema Palästina-Solidarität angucken, mal über den deutschen Tellerrand, das ist insane, wie viele auch außereuropäische Ultragruppen das gar nicht so sehr mit der Debatte, ist das jetzt Politik oder nicht, für sich mit in Anspruch nehmen. Ja, und das ist auch erstaunlich. Also ein Beispiel wäre ja die Fangruppen aus Celtic, die ja quasi das ganze Stadion in palästinasolidarische Farbe koloriert haben, um da ihre Solidarität auszudrücken. Und das sind natürlich eins von unzähligen Beispielen, in dem man erkennen kann, der Fußball ist nicht unpolitisch. Aus diesem organisierten Fußballkultur kann man einiges lernen. Also man kann sich Dinge abgucken, man kann sich an Dingen orientieren, man kann sich angucken, was gut funktioniert. Und du hast ja schon viele Beispiele gebracht. Ich denke, um die Ultrakultur, dafür müssen wir uns ein eigenes Gespräch Zeit nehmen, um deren Geschichte zu erfahren, um deren gesellschaftlichen Verhältnisse mal richtig auseinanderzunehmen und vielleicht auch, ja, ist das ein Teil der proletarischen Klasse zum Beispiel oder ist das äußerst gemischt und so weiter? Also wirklich ein Bild für die Ultras an sich zu bekommen. Ich glaube, dafür müssen wir uns gesondert viel Zeit nehmen. Es würde mich sehr interessieren. Aber ich glaube, wir verstehen erstmal, dass die Ultras eine Rolle spielen und vielleicht auch in gewissermaßen zumindest für die Fußballproteste eine avantgardistische. Diese Form der Speerspitze, die Ersten zu sein, vielleicht auch die Tätigsten zu sein, das wissen wir. Wir können sie auch kritisch beäugen. Wir können über Fragen, wie sie in der Frauenfrage stehen. Sind sie da durch ihr martialisches Auftreten? Funktioniert die Inklusion von Frauen innerhalb der Ultragruppen? Funktioniert die gut? Funktioniert die schlecht? Das wären viele Punkte, die wir nochmal kritisch aufarbeiten könnten. Aber das Gespräch, das wir heute ja führen wollen, soll erstmal eine Näherung sein für die Frage, wie kapitalistisch ist der Fußball? Also, dass er es ist, ist klar. Wenn er das ist, wie kommen wir da raus? Kommen wir da überhaupt raus, um da mal vielleicht Adorno anklingen zu lassen? Gibt es denn hier was Richtiges im Falschen? Also können wir denn überhaupt den Fußball befreien von seinen kapitalistischen Verhältnissen im Rahmen gesamtgesellschaftlich kapitalistischer Verhältnisse? Und da sind wir dann, stolpern wir jetzt schon wieder über die Frage Reform oder Revolution. Du beschreibst auch in deinem Buch die demokratische Einengung und das Unvermögen der politischen Organe mit dem ehernen Gesetz der Oligarchie nach dem deutsch-italienischen Soziologen Robert Michels. Außerdem plädierst du für einen linken Populismus der Kurven. Diesen linken Populismus der Kurven, den orientierst du an Chantal Mouffier. Befürwortest Fanaktionen wie dieses 12:12. Und jetzt habe ich mich bei diesem Teil des Buchs hatte ich mich viel gefragt, okay, das sind alles Ideen, die ich nachvollziehen kann, die sind auch alle vernünftig, aber sie schaffen halt im besten Fall das Richtige im Falschen. Ist das eine Position für einen sozialeren, für einen demokratischeren Fußball mit anderen, weiß ich nicht, Machtverteilung? Oder willst du eigentlich einen Schritt weitergehen, Raphael, wenn du schreibst, gewinnt die Mehrheit und bleibt radikal? Muss die Eigentumsfrage nicht im Zentrum der Proteste stehen im Fußball? Müsste sie, ja, wie überall woanders auch. Ich glaube, da können wir uns hier relativ schnell drauf einigen. Ich glaube tatsächlich, das dritte Kapitel war damals schon für mich persönlich auch arg umstritten und war dann auch wirklich weitergehend der Auslöser dafür, dass man nicht nur sich wissenschaftlich weiter dann mit dem beschäftigt, was jetzt die materialistische Fußballkritik ist. Das basiert eher darauf, dass die Erkenntnisse aus dem ersten Kapitel noch viel geiler vertieft werden müssen, weil es gibt, ich meine, ich habe vorhin die DDR-Sportwissenschaft genannt, so es gibt so viel freizulegen. Das ist natürlich die eine Seite. Die andere ist natürlich die, was machen wir damit? Also was machen wir auch einfach mit der Erkenntnis, dass der Fußball, so wie wir ihn in Deutschland haben, Terrain des Klassenkampfs ist? Und ich glaube, da ist natürlich schon recht offensichtlich, dass der Kampf, der am Ende im Fußball bleibt, nicht viel wert sein kann. Weil du all die Phänomene, die grundsätzlichen Spannungsverhältnisse in diesem unseren Fußball, unserem jetzt bekannten Fußball auslösen, natürlich auch vermittelt sind, sowohl von der ökonomischen Struktur, wie halt aber auch von der politischen Gesellschaft, vom Staat. Und wir das natürlich sehen müssen. Und das ja immer wieder ein entscheidender Teil eigentlich bei all den Dingen ist. Und dahingehend, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht an dem ganz konkreten Ende dafür angekommen. Also gedanklich ohnehin nicht, aber natürlich auch in dem aktuell nicht, was in den letzten Jahren auch praktisch dann irgendwie an Erfahrungen gemacht wurde, an Debatten geführt wurde, die eben diese strategische Ausrichtung haben. Weil ich da doch vor allen Dingen einer, Also bei einer Sache dann auch ein bisschen hängen geblieben bin, dieser linke Populismus ist am Ende was, das ist offensichtlich sehr kritikwürdig. Das fängt schon bei, offensichtlich wie immer, bei den Grundannahmen an. Da müssen wir, glaube ich, auch das wäre wieder eine eigene Folge. Ich glaube, das Problem, worauf wir da aktuell stoßen, ist das, was ich mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen ja als praktisches Beispiel davon auch meinte, wo wir ja auch relativ schnell dabei sind, ne? Es ist am Ende irgendwie so ein bisschen monothematisch. Es grenzt dann auch, selbst wenn man mit Begriffen wie Kapitalismus, Ausbeutungs- und Eigentumsverhältnisse und all dem auch um sich herschmeißt und dann irgendwie von der arbeitenden Klasse redet, ja dann doch auch irgendwie, wenn dann, immer nur einen sehr recht instrumentellen Charakter. Und ich glaube, dahingehend ist für mich schon auch so ein bisschen die Frage, wie das eigentlich im Fußball in gewisser Art und Weise auch verhindert werden kann. Dass also in den Kämpfen, die im Fußball geführt werden, Punkte getroffen werden, wo um die gekämpft wird, die offensichtlich machen, dass es nicht nur darum geht, den guten Fußball im Falschen rauszukitzeln, weil das ohnehin nicht möglich ist. Also bei den Grundtendenzen beispielsweise der Kommerzialisierung, also des immer erweiterten Eindringens, der Kapitale am Ende quasi in den Fußball und eben auch vor allen Dingen der Kapitallogiken, haben wir ja das große Problem, das kriegen wir nicht rausgebügelt. Also, ne, so, was würden Ultragruppen oder was würden insgesamt Fußballfans machen, die quasi an diesem Punkt sind, die würden sich irgendwann zusammenschließen und sagen, wir brauchen irgendwie auch eine Form der politischen Organisierung, um das mit den anderen Problemen zusammenzuknüpfen. Und ich glaube, das ist einer der grundsätzlichen Gedanken, der damals schon da war und mittlerweile sich auch ein bisschen weitergetragen hat, in dem Sinne, dass die Kämpfe konkret verbunden werden müssen. In dem Sinne, dass, sagen wir mal ganz simpel oder zugespitzt gesagt, wir es erstmal so hinnehmen müssen, dass halt die verschiedenen Formen des Klassenkampfs, die aktuell in Deutschland auch immer wieder recht virulent sind. Und da wären wir mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen ja bei der großen Wohnungsfrage und könnten bei der Kommerzialisierung des Fußballs mit all den konkreten Kämpfen, ob gegen den Hop, gegen den DFL-Investor oder dem, was noch kommt, dann quasi sagen, ja, die kämpfen ja dann quasi gegen die Kommerzialisierung, aber sie haben so am Ende gleiche Ursachen, die am Ende dann eben in diesen Kapitallogiken versteckt sind unter anderem und quasi es herausfordern, dass man das irgendwie in einer Art und Weise auch zusammenbringt. Und zwar eben nicht theoretisch, sondern vor allen Dingen dann auch auf der Straße in der Praxis. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, wo wir hier viel drüber quatschen können und wo wir uns viel theoretisch Gedanken machen können, wo es aber offensichtlich mehr auch eine Strategiefrage ist und sich dementsprechend halt auch was dem annähernd, was wir hier ohnehin beschreiben. Das große Problem, was dahinter steht, ist natürlich so ein bisschen der Umgang dessen, dass wir es größtenteils mit ideologischen Formen des Klassenkampfs zu tun haben und die nicht nur miteinander auch vermittelt werden müssen, sondern dass es da halt am Ende eben auch, so blöd es klingt, so ein Verweis irgendwie für die konkreten Akteure gibt, die gerade in einem Klassenkampf stecken. Also um es mal wirklich runterzubringen, war vor 2 Jahren in Jena eine sehr lustige Diskussion mit einem guten Kumpel, wo man nicht auch überlegt hatte, müsste man nicht eigentlich alle dazu aufrufen, in die PDL einzutreten. Da waren wir natürlich dann sehr schnell bei der, um Gottes Willen, nein. So, das, ja, aber so, natürlich geht es auch in die Richtung, dass eben auch überlegt werden muss, wie man das quasi eben auch in eine politische Organisation mit reintragen kann, die es quasi möglich macht, verschiedene Klassenkämpfe mit ihren spezifischen Akteuren und mit ihrer spezifischen Problematik inhaltlich wie praktisch miteinander verknüpfen zu können. Und ich glaube, erst dann können wir wirklich über die Debatte Reform oder Revolution sprechen, weil all das, was wir aktuell im Fußball erleben, sind natürlich immer reformistische Kämpfe, weil sie auch einfach an der Grundstruktur gar nichts ändern können, dass es halt leider keinen Arbeiterturn- und Sportbund oder so gibt, der also quasi diese Verbandsalternative darstellt, womit man drohen könnte, wir gehen raus. Ein paar Ultras haben das probiert, das ist für mich aber auch reiner Reformismus. Also, und das soll gar nicht wertend sein, um Gottes Willen. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass es damals beim HSV passiert ist, aber als 2014 beim Hamburger Sportverein die Profiabteilung der ersten Herren-Fußballmannschaft ausgegliedert wurde, sie also quasi Kapitalen zur Verfügung gestellt wurde mit hier investiert mal rein, hat die damalige Haupt-Ultra-Gruppe Chosen Few gesagt, den Schritt können wir nicht mitgehen, dann können wir keine HSV-Fans mehr sein, sind rausgegangen, haben gesagt, wir gründen unseren eigenen Verein, quasi auch so einen wirklich basisgeführten Mitgliederverein. In England ist es beispielsweise schon seit so 2 Jahrzehnten gang und gäbe, dass quasi jeder große Verein auch so ein basisdemokratisches Pendant hat, was dann von der Taz bis zur Jungen Welt auch so in linken Medien immer ganz groß gehalten wird, weil es natürlich sind alternative Ansätze, aber das ist nicht der Beginn einer Graswurzelrevolution, das sind Ausflüchte. Das ist aber jetzt nicht mehr oder weniger Ausflucht, als irgendwie als Ultra zu sagen, ich versuche den Widerspruch irgendwie weiterzutragen, weil ich die Kämpfe hier führen kann und weil ich da auch ein bisschen mehr sehe. Und ich will da eigentlich gar nicht immer so in diese, auch so ein bisschen moralisierende Beurteilung dessen kommen, was jetzt der richtige Weg ist. Weil ich glaube, der richtige Weg insofern kann offensichtlich auch nicht sein, sich aus dem Fußball zurückzuziehen und zu sagen, ich spiele jetzt in meiner bunten Liga beispielsweise oder in meinem Roten Sternverein. Das sind natürlich Alternativkonzepte, aber die Frage ist, wie weit tragen sie? Also können sie über einen lokalen Rahmen hinausgehen? Und da müssen wir aktuell sagen, davon ist nichts absehbar. Und so, dadurch gibt es diese Alternative innerhalb dieses Systems nicht. Ja. Und das macht halt deutlich, dass an sich immer nur reformistische Kämpfe geführt werden können. Die Frage vielmehr ist, welche Kämpfe werden geführt und wo sind sie beispielsweise sehr gut anknüpfungsfähig? Also beispielsweise, das wird jetzt ein sehr aktuelles Thema sein, wenn diese Folge dann erscheint, dass das ganze Thema Strafen zünden nicht, unter dem Motto wird es dann, glaube ich, laufen, bundesweit hochgehalten wird, wo es quasi darum geht, dass die Bestrafung des Zündens von Pyrotechnik quasi eine Katastrophe ist. Und da trifft man quasi einen sehr interessanten Punkt, weil die Verbände sprechen diese Sanktionen aus und sanktionieren damit die Vereine. Wenn es nicht gerade ein Erst- oder Zweitligist ist, wird es tatsächlich echt schwierig, das finanziell tragbar zu machen. Das heißt, die Vereine sind mit ihren aktiven Fans sowieso immer im Gespräch, um auch deutlich zu machen, ihr könnt jetzt gerne 80 Bengalen anfackeln, aber dann sind wir insolvent. Wir haben überhaupt keinen kurzfristigen Cashflow mehr, der das auffängt, dann sind wir am Arsch. Und genau an diesem Punkt, an diesem Konflikt wird jetzt quasi rangegangen und der vereint Vereinsfunktionäre und der Verein Fans und der kann auch Spieler mit reinführen in einem konkreten Konflikt, wo es wirklich darum geht, wie diese Pyrotechnik-Sanktionierung in Deutschland durchgeführt wird, mit den konkreten Problemen, die damit aufgeworfen sind, kriegst du quasi ein Spielfeld. Mhm. Und dieses Spielfeld ist jetzt noch relativ offen. Das heißt, es ist dann auch so ein bisschen die Frage, wie man damit umgeht und wie sich quasi innerhalb in dieses Gesamtgefüges an Akteuren, die irgendwie gegen diese Bestrafung sind, wer sich dann auch wie durchsetzt. Und ich glaube, auch hier gilt dann wiederum erstmal der Punkt, es klingt ein bisschen bescheuert, ne, aber auch da muss man irgendwo auch auf die Vernunft zurückkommen und sagen, es braucht dann auch da gute Antworten, die halt am ehesten von Leuten kommen, die eben auch diese Vermittlung sowohl zu Staat wie zu ökonomischer Struktur bei sowas auch durchschauen können, konkret auf dieses Problem auch beziehen können. Und das ist am Ende auch so ein bisschen die Aufgabe der materialistischen Fußballkritik. Ist das so auch deine Zielsetzung für dein eigenes operatives Wirken, vielleicht diese Schnittstelle zu bieten, Fußballfans durch Bildungsarbeit mit aufzuzeigen, das und das sind die Rahmenbedingungen, da kommt ihr langfristig nicht raus. Also es ist nicht möglich, den Fußball so zu leben, wie ihr das gern hättet unter den Bedingungen, wenn ihr dafür nicht erstmal Folgendes begreift, dies und jenes. Wenn ihr euch dann aber einlasst operativ auf vergleichende Modelle, wie wir sie von Deutsche Wohnen Co. enteignen, dann stolpert ihr über mehrere Probleme dieser Reformwege, die das auch nicht zulässig machen. Also zumindest nicht über den kleinen lokalen Rahmen hinaus, in dem dann die bunte Liga irgendwo in kleineren Ortschaften stattfindet. Das ist sicherlich möglich, aber man kommt halt eben nicht dem bundesweiten Fußball oder dem europaweiten Fußball entgegen. Und dagegen steht ja eine andere operatives Modell in Sachen Bildungsarbeit, nämlich einen klassenbewussten oder die Fußballkultur auf feste klassenbewusste Beine zu stellen. Das wäre vielleicht eine Formulierung, bei dem man das gesamte Gesellschaftsverhältnis vermittelt und damit auch aufzeigt, das sind die Schranken, die durchbrochen werden müssen. Und da kommt man halt nicht dran vorbei, dass auch ein Klassenbewusstsein entsteht. Dann könnt ihr euch nicht nur als Fußballfans in der Kurve auf einer Identitätsebene begreifen, sondern auch einfach eure ökonomische Klassenlage, die ihr habt, die gehört da zur Vollständigkeit dann mit dazu. Ansonsten könnt ihr den gesamten Kampf weder begreifen noch führen. Also das wäre ja ein operatives Vorgang, diese überaus anspruchsvolle Bildungsarbeit aufzunehmen. Denn du hast die Größenordnung, in der Fußball lebt, hast du anfänglich mit ein paar Zahlen skizziert, 8 Millionen Mitglieder vom DFB. Wie viele Millionen sind nochmal in Sportvereinen und so weiter. Insgesamt knapp 30 Millionen, aber da ist auch, also allein im Deutschen Olympischen Sportbund, der am Ende irgendwie alle Vereine unter sich bringt, das sind knapp 27 Millionen Menschen. Da kann man sich vorstellen, dass auch viele Leute Körperkultur treiben, die da nicht direkt drin organisiert sind. Ne? Aber es zeigt auf, wie groß das gesellschaftliche Potenzial ist für auch für Agitation. Nicht, weil ich Leute für den Klassenkampf gewinnen will und sie aus ihrem Fußball enthebeln will. Ach, hört doch mal auf mit dem Fußball, jetzt macht mal Klassenkampf. Das ist nicht die Idee dahinter, sondern dass das eine das andere bedingt. Ne? Dass man das eine nicht ohne das andere begreifen kann. Also es ist ein sehr, sehr ambitioniertes Geschäft, in dem du dich hier aufhältst. Das habe ich vorm Lesen deines Buchs so nicht gesehen, sondern da war das, habe ich das tatsächlich sehr reduziert auf Bewegungslehre reduziert. Sondern nein, dahinter steckt natürlich in unseren Gesellschaftsverhältnissen ein komplexer Kosmos. Die Aktualität hast du auch eben schon angesprochen. Ich möchte noch mal ganz kurz aus einem Artikel, der nämlich auch neulich von dir erschienen ist in der Jungen Welt, Freie Hand, einen kleinen Auszug vorlesen zur Aktualität von den Kämpfen, die da geführt werden. Da stand: Knapp 10 Jahre stritten sich der Bremer Innensenator Ulrich Meurer von der SPD und der Deutsche Fußballbund vor Gericht über die Beteiligung an Polizeikosten bei Hochrisikospielen. Nun ist klar, der deutsche Profifußball darf höchst offiziell zur Kasse gebeten werden. So sieht es das Bundesverfassungsgericht. Das hat zunächst nur Auswirkungen auf die Praxis in der Hansestadt. Von den politischen Entscheidungsträgern aus Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Baden-Württemberg vernimmt man verhaltene Skepsis. Die unterschiedlichen Haltungen der Länderregierung dürften mit der besonderen lokalen Relevanz einiger Fußballvereine zu tun haben. Was verdeutlicht, dass der Fußball als Volkssport ein ideologisch höchst wirksamer Faktor ist und somit Terrain des politischen Kampfes und so weiter und so weiter. Vielleicht der Teil nochmal. Was ist denn da in Bremen jetzt hinsichtlich dieser Hochrisikospiele gefasst worden und was bedeutet das für die Akteure, die wir anfangs der Folge aufgelistet haben? Also um es einmal ganz simpel runterzubrechen, 2014 oder 2015 war das eines der letzten Nordderbys zwischen dem HSV und Werder Bremen in Bremen, entsprechend als Hochrisikospiel von den Bullen eingestuft, die, also um das mal kurz auch zu erklären, Hochrisikospiele, das ist nichts, da entscheidet einfach irgendjemand in der Zeitung drüber, dass das so ist, sondern es hat schon einen höchst offiziellen Ablauf bei dem Ganzen. Das sind Sicherheitstreffen, wo am Anfang erstmal Vereinsvertreter alle zusammenkommen, die geben ihre Stimmung ab und sagen so, ja, was ist so zu erwarten, wie ist so die Stimmung im Fanlager und so, und am Ende hören sich die Bullen alles an und entscheiden dann recht selbstständig, ob es jetzt ein Hochrisikospiel ist oder nicht. So, heißt am Ende auch einfach nur, dass super viele Bullen unterwegs sind, zwar nicht nur direkt am Stadion, sondern innerhalb der gesamten Stadt. Vornehmlich mit dem Ziel der Fantrennung oder wie wir es halt auch wissen, das innere Gewaltmonopol ist vor allen Dingen auch dazu da, um die öffentliche Ordnung auch immer herstellbar zu machen. Dass Fußballfans da immer sowieso schwierig sind, offensichtlich. In Bremen hat man sich jetzt aber auch schon damals gedacht, ja, das lassen wir so nicht zu, diesen Mehrkostenaufwand. Und der SPD-Innensenator in Bremen, der übrigens damals wie heute dieselbe Person ist, der Ulrich Meurer, hat damals einen Gebührenbescheid erlassen an SV Werder Bremen und gesagt, hier 510.000 Euro bitte zahlen. Werder Bremen und daneben auch der Fußballverband sind dann quasi vor Gericht gezogen und haben jetzt quasi alle Instanzen in den letzten Jahren durchgeknallt, um es nicht dazu zu kommen zu lassen, weil das ja eigentlich das große Problem ist. Wenn du Hochrisikospiele hast und dann gesagt wird, naja, guck mal, wir reden hier über eine Veranstaltung, das sind nämlich die damaligen Kriterien gewesen, die jetzt auch höchstrichterlich vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurden. Bremen hatte diesen Gebührenbescheid damit begründet, dass man gesagt hat, guck mal, das ist eine Veranstaltung, da sind über 5000 Leute dabei und der Veranstalter bringt eine Gewinnabsicht mit. Ja, also werde ich daran beteiligt, an den Kosten. Viel Spaß. So. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass der Rest von Fußballdeutschland in allerleichte Panik versetzt wurde und auch damals schon war. Man aber da eben auch klar gesehen hat, das Grundproblem zeigt sich natürlich so ein bisschen in dem Urteil rückgezogen, bezieht es sich jetzt aber erstmal nur auf die Praxis in Bremen. Das heißt, man kann einfach ganz blöd sagen, alle anderen 35 Profivereine haben schon mal gesagt, dass sie nicht solidarisch sein werden mit Werder Bremen, wenn die Gebührenbescheide dann wirksam werden. Das heißt, Werder bleibt drauf sitzen. Ja, ach, das ist, am Ende ist es auch einfach nur ein bisschen, weißt du, die verrückte Welt des Fußballs einfach. Das ist ja, wir hatten das im Vorgespräch ja auch schon, wie Verbände zusammenkommen und wie da Entscheidungen getroffen werden, weil es ja eigentlich nur wenige große Vereine gibt und wie sich dann quasi durch die instabile Warenstruktur mit dem Ab- und Aufstiegssystem und all dem, aber trotzdem selbst bei den kleineren so ein wirtschaftliches Rattenrennen entwickelt, was dann genau so eine Scheiße auslöst, dass alle sagen, nö, da machen wir nicht mit. Das ist, da gucken wir lieber, dass wir unsere Bundeslandsregierung schön unter Kontrolle halten und im Zweifel mal nochmal deutlich machen, dass, wenn man das nicht macht, gibt's noch eine Ehrenmitgliedschaft, ne, bei der nächsten Mitgliederversammlung oder sonst was. So, da kann man ja viel symbolisch arbeiten, darauf springt die Politik ja gerne an. Nee, aber das, was jetzt für uns eigentlich da entscheidend ist, ist eigentlich, dass hinter dem Urteil auch etwas steckt, was auch in anderen, sagen wir mal, anderen Auswüchsen gerade eine insgesamte Tendenz wird, nämlich, dass die europäische Fußballindustrie mehr unter die Hand des Gesetzgebers gestellt wird, also ganz simpel des Staats. Und das findet nicht nur bei diesen Hochrisikospielen mit, wo der Staat jetzt aber auch selber sagt, na, da müsst ihr euch aber ein bisschen an den Kosten beteiligen, wo man auch eigentlich sagen würde, er gibt damit so ein bisschen eine seiner Fürsorgepflichten staatlicherseits komplett auf. Andererseits hat man eben diese Bedenken jetzt auch schon mal kurz vorgetragen mit den Kriterien, warum dann nicht. Fernab dessen, dass es natürlich auch andere Veranstaltungen auch treffen kann und das eigentliche Problem ist, das war nämlich auch in der Vordiskussion zu dem Junge Welt-Artikel auch mit dem zuständigen Redakteur da eine große Debatte, ob es nicht nur andere Fußballvereine trifft und wie das aussieht, sondern auch vielmehr das, was dann auch schon von den Fanvertretern direkt in Reaktion darauf gesagt wurde, was ist mit den Cannstatter Vasen, was ist mit München Oktoberfest oder was ist uns dann eingefallen natürlich, das Rosa-Luxemburg-Konferenz. Ja. Letztes Jahr war da ein Polizeieinsatz. So, ich will jetzt hier keinen der Staatsangehörigen irgendwie auf schlechte Gedanken bringen, ne? Aber wenn man sich das anguckt, das wäre tatsächlich was übertragungswürdig ist. Und damit sind wir auch bei einer neuen Qualität, wie quasi über ein Gesetz oder nicht ein Gesetz, aber über ein Urteil, was jetzt erstmal geregelt hat, auch ein staatlicher Rahmen aufgemacht wird, der natürlich auch weitere Repressionen Tür und Tor öffnen könnte. Yeah. So, für den Fußball bedeutet das allerdings auch erstmal in der insgesamten Tendenz, dass der Staat sich weiter breit macht in der Organisation des europäischen Fußballs, nicht nur im Umgang mit Fans, sondern auch immer weiter in den Wettbewerb selbst reindringt. Da gibt es ein Grundlagenurteil vom EuGH, vom Europäischen Gerichtshof, der zu einer anderen Sache geurteilt hatte und da gesagt hat, die Fußballverbände, da gibt es nicht mal eine Monopolstellung, die geschützt wäre. Das Einzige, wofür die Fußballverbände da sind, ist die Integrität des Wettbewerbs zu schützen. Alles andere ist Aufgabe des Gesetzesgebers. Und das auf höchster juristischer Ebene, auch für die deutschen Verhältnisse gesprochen, ist das natürlich ein ziemliches Problem. Weil du weißt, es wird auf EU-Ebene eine Lösung geben müssen und dann wird es aber überall national nochmal andere geben müssen, die dann alle am Ende reinwirken in den Fußball, weil jetzt quasi auch gesagt wurde, ihr könnt Gehaltsobergrenzen fest beschließen. Als Gesetzgeber ist kein Problem. Ihr könnt auch, und das ist jetzt eigentlich auch so ein weiteres Thema für Deutschland. In Deutschland gibt es ja mit 50+1 die große Klausel, die verhindert selbst bei Ausgliederungen der Profiabteilung, dass die Mitglieder offiziell die Stimmenhoheit verlieren. Das darf nicht passieren, das schützt 50+1. Es gibt aber Ausnahmen, zum Beispiel VfL Wolfsburg mit VW, Bayer Leverkusen mit Bayer, RB Leipzig offiziell nicht, weil die 50+1 offiziell halten. Sie haben halt nur 20 Mitglieder, die alle von Mateschitz damals noch persönlich ausgewählt wurden und lassen halt sonst keine zu. Ist auch interessante Sache. Und da hat dieses EuGH-Urteil aber auch Einfluss genommen, weil diese 50+1-Regel und damit das quasi die Entscheidung, ob der Fußball quasi der Kommerzialisierung auch weiter geöffnet wird, wie diese Dynamik sich weiter entfalten wird, diese Aufgabe liegt in den Händen des Bundeskartellamts. Das beschließt das. Also auch hier staatlicher Apparat. Und das ist schon ganz interessant zu sehen, wie die letzten Jahre, nicht nur mit der Super League, aber auch über Corona und so indiziert, offensichtlich jetzt eben vor allem mit diesen Gerichtsurteilen so nach und nach sich so ein Rahmen aufzeichnen lässt, der offensichtlich macht, dass der Staat oder dass die Staaten mehr Einfluss auf diese ja eigentlich auch grundgesetzlich garantierte autonome Sphäre des Sports auch nehmen. Und das ist eigentlich das, was mir aktuell bei diesen ganzen Entwicklungen auffällt, was ich lustigerweise mit einem sehr netten und lieben Menschen, dem Professor Dr. Harald Lange, auch schon vor einem Jahr mal drüber diskutiert hatte, weil wir auch so überlegt hatten, das ist auch, ich hatte das auch schon mal vor Ewigkeiten mal ein bisschen länger ausgearbeitet in so einem dummen fachwissenschaftlichen Artikel, wo man mal versucht so aufzuzeigen, was meint eigentlich diese instabile Warenstruktur? Also was macht das mit einer Industrie, die irgendwie so ein Kulturgut versucht zu kommodifizieren, wenn es da irgendwie so sportliche Regeln gibt? Also diese Integrität des Wettbewerbs, die du nicht einfach wegschmeißen kannst, wie in den USA, wo du geschlossene Ligen hast, ein Franchise-System mit klaren Eigentümerverhältnissen und da aber auch einer starken Spielergewerkschaft, die sich da alle 4 Jahre zusammensetzen, ein bisschen symbolischen Streik machen, um dann zu entscheiden, wie viel vom Gesamtkuchen die Spieler da abbekommen. All das gibt's ja in Europa gar nicht. Ja. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen offensichtlich auch das Problem, weil die klassische Sportökonomie immer sagt, ja, von der Profitmaximierung können wir ja in der Fußballindustrie gar nicht reden, das ist ja nur eine Umsatzmaximierung, weil die knallen das ganze Geld ja sofort wieder raus, die wollen maximalen sportlichen Erfolg haben und die verschulden sich dafür bis ins Unendliche. Ja. Das ist natürlich eine Tendenz, die sieht man. Man kann als externer Investor auch Kohle mit dem Fußball verdienen. Aber man kann auch sehr viel Kohle verlieren und das ist eher so noch die Regelmäßigkeit. Das heißt, es wird aktuell auch sehr stark darum gekämpft, diese Warenstruktur so anzupassen, dass sie kapitalismusfreundlicher wird. Und es sind politische Kämpfe, die aktuell auch stattfinden. Und ich glaube, das ist, glaube ich, gerade so in der Tragweite noch gar nicht so groß diskutiert. Wäre für mich aber eben ein spannender Punkt, weil diese ganze Frage staatliche Regulierung macht ja dann auch die Frage auf, Wer macht was? Wer sagt was in seinen Sportprogrammatiken? Das ist eigentlich bisher immer komplett egal gewesen. Die SPD hatte ein total tolles Sportprogramm aus reformistischer Sicht, wo man sagt, Mensch, die hatten Gehaltsobergrenzen drin. Die wollten eigentlich so ein paar Dinge machen, die sich so jeder linksliberale Fußballromantiker so wünscht. Da ist jetzt der DFB-Präsident, der neue, oh Gott, ich will keinen falschen Namen sagen. Der DFB-Präsident ist Soze. DOSB ist, glaube ich, auch größtenteils Sozen verseucht. Bundesinnenministerium besetzt Sport, Faeser, SPD, Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD. Könnte man sich eigentlich fragen, warum das dann alles nicht passiert ist. Und ich glaube, das sind Fragen, die in den nächsten Jahren tatsächlich noch entscheidender werden und wo man dann auch wieder über eine ganz fußballbezogene Sicht der Dinge dann auch wieder quasi aufzeigen könnte, warum beispielsweise Parteien wie die CDU, die CSU, die AfD, die FDP gar nichts mit den eigenen Interessen zu tun haben, mit den eigenen Interessen der arbeitenden Klasse, auch wenn sie sich quasi nur im Fußball dann irgendwie damit auseinandersetzen möchte, weil man auch da dann sieht, das sind Parteien, da wissen wir, was die vom Fußball haben wollen. Und auch das wäre eine Art Lücke, in die man quasi auch vorstoßen kann und was die Urteile so ein bisschen in der Tendenz aufzeigen. So, die Möglichkeit, aus staatlicher Seite reinzugehen, werden größer. Und damit sind es auch die politischen Kämpfe, die für Fußballfans relevanter werden. Du hast jetzt schon Tendenzen, die dem Fußball in den nächsten Jahren begegnen würden, politisch angesprochen, auch welche Institutionen da wie wirken könnten. Bei diesen generellen Tendenzen fallen mir Dinge auf, dass das Maß an Repression zunimmt, dass die Kriminalisierung von Ultrastrukturen deutlich mehr zunimmt, das Strafmaß scheint größer zu werden, die Ahndung wird größer. Das hatte ich jetzt auch gesehen in der SAP-Arena, also unter Dietmar Hopps Riege, werden sogar Audioaufnahmen von den Sitztribünen genommen, damit da keine Schmähgesänge oder wenn dann Schmähgesänge kommen, dass sie sogar zuzuordnen sind. Also ganz krude Geschichten hinsichtlich der Repression, wie da vorgegangen wird. Meine Beobachtung ist, dass die Vermarktung der wahre Fußball in den Medien deutlich weg vom rechtlich öffentlichen hin zum privaten Sektor geht. Das Verhältnis scheint mir eine klare Tendenz zu haben, dass hier der Warencharakter mehr zunimmt. Du hast ihn ja eben auch schon beschrieben. Und eine dritte Tendenz, die ich beobachten kann, ist auch eine politische Einflussnahme. Ich nehme jetzt nur mal das Beispiel Rheinmetall als Sponsor beim BVB. Es gibt sicherlich noch andere Beispiele. Ich finde das ganz wunderbar, dass die BVB-Ultras und Fanstrukturen aus den BVB-Kurven da auch Protest gezeigt haben, dass sie gesagt haben, ey, wir möchten nicht unbedingt mit einem Waffenhersteller assoziiert werden. Wir sehen das nicht als willkommenen Sponsor für unseren Verein. Aber er ist es ja. Und er tritt auch weiter so auf. Also da sieht man vielleicht auch anhand dieses Rheinmetall-Beispiels beim BVB, wie die Machtverhältnisse geklärt sind. Wer sagt hier wem, was auf dem Trikot steht? Und das ist natürlich auch eine politische Einflussnahme. Also wenn wir Richtung, sind wir wieder bei der SPD, Boris Pistorius, Wunsch nach Kriegstüchtigkeit, sehen wir ja die Normalisierung, nicht nur, dass uns auf einmal ständig Bundeswehrsoldaten in der Deutschen Bahn begegnen oder was weiß ich, wo überall Militarisierung normalisiert wird, sehen wir sie eben auch in der Kulturebene. Wir sehen sie im Fußball, wenn Rheinmetall jetzt als BVB-Sponsor da groß auftritt. Also das sind drei Tendenzen, die ich gerade beobachte. Teilst du die so oder siehst du das vielleicht auch als vorübergehende Bewegungen, die sich auch wieder abflachen? Nö, ich glaube, da sind wir schon bei allen drei Punkten treffen wir uns. Ich glaube, beim ersten Punkt der Repression ist es tatsächlich auch wirklich eine Frage, die aber auch bei den anderen Punkten aufkommt, da sehr genau rauf zu gucken, so blöd es klingt, sich auch sehr genau durchzulesen, was die entsprechenden Akteure direkt dann eben auch, wer direkt involviert ist und wie das auch selber begründet wird. Weil bei der Repressionslage beim Fußball, da kommt sehr viel auf Polizeiebene zusammen, anders als bei linken Demonstrationen beispielsweise. Auch wenn linke Demonstrationen und Fußballfans, so quasi als so zwei Gruppen diejenigen sind, die in Deutschland am meisten von Polizeigewalt betroffen sind. Und das ja mittlerweile auch richtig schön, ordentlich, empirisch, wissenschaftlich, stichhaltig, dass jeder Liberale sagen muss, ja, das ist dann halt so. aber das, was da eigentlich das Problem ist, ist natürlich so ein bisschen sich zu überlegen, woher das kommt, ne? Weil du könntest natürlich die klassischen Argumente irgendwie nennen von, ja, Ultras und so, da. Also so, da habe ich auch früher mal gerne mitgemischt in diese Argumentrichtung. So, Ultras wissen gar nicht, wie herrschaftsgefährdend sind und der Staat weiß das aber schon. Ach so. Und so und knallt deshalb so rauf. Das ist natürlich irgendwo auch ein bisschen unsinnig, weil also ne, aktive Fankultur stellt sich gefühlt an kaum einen Standort wirklich hin und sagt, wir sind Feinde des Staates, so wie er ist und der Ordnung. Da kommen noch ein paar andere Faktoren hinzu, wo wir auch wieder bei der Herstellung öffentlicher Ordnung sind und quasi diesem Herausfordern der Polizei insgesamt auch, aber dann natürlich auch ganz viele lokale Spezifika. Also die Freiburger Bullerei ist beispielsweise berühmt-berüchtigt dafür, Leute anzuzeigen, die im Auswärtsblock vorne auf dem Zaun hocken. Also meistens Trommler und VorsängerInnen. Ja. Und da halt das große Problem natürlich ist, das passiert überall woanders nicht. Und das hast du auch bei dieser Hopp-Doku, der Prozess, wo es ja quasi auch genau darum geht, dass einer der Bayern-Vorsänger einfach nur mit so einem halben Bein vermeintlich im Innenbereich ist und deshalb... Die Verurteilung oder... Ja, doch, es war, glaube ich, ein Urteil, das jedenfalls gesprochen wurde, war ja auf Grundlage dessen. Ne, es war nicht der Schmähgesang oder sonst irgendwas, sondern er hat auf dem Zaun gesessen. Genau, das unerlaubte Betreten des Innenbereiches, wo sich dann danach der Hopp-Anwalt ja auch noch in der Dokumentation hinstellt und sagt, na, hätte ich dem vertreten, wäre der freigesprochen worden. Ja. War wirklich am Merk, das ist wirklich absurd. Guckt wirklich diese Doku, also da sind ein paar wirklich großartige Statements drin. Uli Hoeneß, wie er sich schützend vor seinem Busenfreund Dietmar Hopp wirft, um ihm da die Opferrolle angedeihen zu lassen. Also sehr empfehlenswert heißt der Prozess und gibt's auf jeden Fall irgendwie im Netz zu finden. Das auf alle Fälle, irgendwo wird man da noch fündig werden und es gibt auch ein paar andere Dokus, die eine ähnliche Richtung auch gehen, die eigentlich alle immer genau dasselbe Amüsement mitbringen, weil man sich einmal so wünscht, wenn man diese klassischen Politik-Dokus hier vom ersten von diesem Lambi anguckt, der immer so einmal im Jahr der kennt alle sitzen da und man denkt sich so, ne, besoffen abends auf der Couch, oh geil, jetzt gucke ich es mir endlich mal an, da findet man bestimmt ein paar schöne Clips. Da kommt ja nie was bei rum. Bei diesen Fußball-Dokus schon. Die Organisateure, die Kapitalisten des Fußballs, die reden schon sehr offen. Und das, also, wer das sich anguckt und nicht so einen gesamtgesellschaftlichen Hass auf die Zustände entwickelt. So, das ist dann wiederum eine andere Frage, wie das dann passieren kann. Aber das, finde ich, macht es immer so schön plastisch beim Fußball. Und das ist wirklich auch für uns als Linke auch immer wieder so großer Hinweis, so gebt euch ab und zu mal sowas, um zu merken, so es ist, man muss nicht immer schon alles bis ins letzte Detail, manchmal ist es nicht so relevant, wieder das beste Buch zu dem Konkreten geschrieben zu haben, sondern vor allen Dingen eine Idee, die dann damit mit in den Kampf getragen werden kann. Und ich glaube, das siehst du beim Fußball ganz wunderbar. Wenn ich noch einen letzten Punkt machen darf, wo wir nämlich auch bei diesen Konflikten sind und so grundsätzlich auch, ich meine, wir müssen auch nicht drüber reden, dass Fußballfans und Linke sich üblicherweise in lokalen Zusammenhängen nicht ganz so gut verstehen und größtenteils auseinandergehen. Und hier wäre jetzt auch nochmal mein Wunsch, wo ich doch hier jetzt auch mal bei der Kommunistenkneipe bin, wo wenigstens auch mal im Namen des Podcasts auch steht, wer wir sind, alle miteinander, dass man da auch doch nochmal sagt, so respektiert die Netiquette von Fußballfans und vor allen Dingen von organisierten Fußballfans und nehmt sie ernst. Die können antikapitalistisch und die können auch kommunistisch werden, aber sie brauchen andere Bezüge, zumindest in dem Sinne, als dass solche Menschen eher mit dem bekommen werden müssen, was sie halt eben im Alltag beschäftigt. Und da würde ich gerne ganz zum Schluss zwei Dinge wenigstens einmal vorlesen, um euch so ein bisschen auf den Trichter zu bekommen. Das eine Zitat ist von den Ultras Frankfurt, die auch in Ultra-Deutschland nicht gerade berühmt-berüchtigt dafür sind, in irgendeiner Art und Weise mit anderen Leuten zusammenzuhalten oder mit anderen Gruppen und selbst bei bundesweiten Aktionen immer raus wären, die aber in den letzten Jahren einen großen Konflikt mit der lokalen Feuerwehr hatten, wo es so darum geht, dass die Feuerwehr und die lokale Polizei versuchen, Choreografien komplett zu verhindern, indem man unendlich bescheuerte Auflagen immer mehr und mehr reindrückt und dann tatsächlich auch wirklich innerhalb der Nordwestkurve, also dem Bereich, wo die aktive Fankultur in Frankfurt auch stattfindet, größtenteils, dann auch in so mit so Zäunen zu unterteilen, die man nicht überwinden kann. Das ist so ein Klassiker des modernen Stadionerlebnisses. Und die Ultras Frankfurt hatten daraufhin in einem einseitigen Text sehr klar geschrieben, wie sie ihre Rolle sehen. Und ich finde, der gibt aber auch schon Ausblick darauf, dass da die Bündnisse eigentlich schon vorgeschrieben sind. Die Ultras Frankfurt sprechen nämlich, der Staat stört sich an unserer Kurve, daran, wie wir leben. Dass wir ein Kollektiv darstellen, das weitaus solidarischer agiert, als man es in unserer Gesellschaft gewohnt ist. Dass wir uns nicht den Mund verbieten lassen. Und genau das wird auch weiterhin nicht passieren. Wir werden uns unseren Freiraum zurückholen, auch wenn das länger dauern mag. Und dann so klassisch Ultras Frankfurt endet es dann mit der Ficker Fick zurück oder so. Ne? So klassisch UF, müsst ihr euch vorstellen. Ultras Frankfurt ist vielleicht auch aufgefallen mit ein paar Spruchbändern jetzt auf St. Pauli. Können auch stumpf gehen. Generell auch, glaube ich, ein gutes Merkmal für Fußballfans, so dass ihr es auch da mal gehört habt. Einfache, zugängliche Sprache, würde ich sagen. Ja, und auch hier nochmal, es gibt auch einen recht aktuellen Fangesang beim Hamburger Sportverein, die, was so repressionsmäßig so stark betroffen waren im letzten Jahr. Und die haben einen neuen Fangesang, wo der Text auch sehr schön ist und sehr eindeutig. Die singen, und eines Tages werdet ihr schon sehen, wir werden uns niemals vor euch ergeben. Trotz Repression und Hetze durch die Medien sind wir bereit, bis ans Äußerste zu gehen. Ja, wir kämpfen immer weiter für die Freiheit. Ja. Und da sind wir, glaube ich, bei einem Punkt, wo wir als Menschen, die uns irgendwie auch im politischen Klassenkampf auch sehen und gesamtgesellschaftliche Fragen und Verhältnisse auch angehen wollen, und das eben auf vernünftige Art und Weise natürlich auch kritisch miteinander begutachten. Da sind wir wieder bei einem Begriff, der uns, glaube ich, dann alle zusammenbringt, nämlich der Begriff der Freiheit. Und ich glaube, auch den dann dahingehend zu benutzen, um gegenseitig respektvoll aufeinander zuzugehen und sein Gegenüber, auch wenn es kein überzeugter Kommunist ist und man sich denkt, Mensch, 24-7 gibt er im Fußball und trotzdem checkt er kaum was im Fußball abgeht. So, oder ne, ich will den Respekt vor diesen Fußballleuten nicht haben, weil die sind nur gewaltorientiert und all sowas. Ich glaube, das hilft uns so hingehend auch nicht weiter. Und man muss auch nicht überall sagen, wir wären beste Freunde. Aber auch hier gilt, man kann sich weiterhelfen in konkreten Problemen. Und dass wir Linke auch was mit den Kämpfen im Fußball zu tun haben, ich hoffe, das ist heute deutlich geworden. Ja, doch, auf alle Fälle. Ich denke, wir haben heute schon einiges geschafft. Wir haben nicht nur anhand vielleicht von deiner persönlichen Biografie so ein paar Eindrücke vom Leben als Fußballfans exemplarisch mal darstellen können. Wir haben zumindest Grundzüge des Marxismus angewandt auf die wahre Fußball. Dann haben wir festgestellt heute, dass die Akteure, die sich in der Fußballwelt, die da unterwegs sind, dass die auch sehr widersprüchlich zueinander sind. Widersprüchlichkeit führt zu Bewegung, führt zu gesellschaftlicher Bewegung. Also hier gibt es dialektische Verhältnisse. Bin ich sehr froh und dankbar dafür, dass du das auch untersuchst, dass du dich diesen Bewegungen, diesen gesellschaftlichen Bewegungen annimmst. Dabei können wir viel lernen. Wir haben ein bisschen über das Verhältnis von Reform und Revolution gesprochen. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, ob es einen guten Fußball im Kapitalismus gibt. Wir haben über die Potenziale der Fußballkultur gesprochen, was wir da lernen können. Das ist an einem Kulturstammtisch, glaube ich, unerlässlich, auch da was mitzunehmen. Wir sehen aber auch, und ich glaube, den Punkt konnten wir auch ein bisschen setzen, dass nicht nur wir versuchen können, die Fußballkultur auch mit Akzenten des Klassenkampfes zu spicken, sondern dass das auch von Seiten des Klassenkampfs von oben bereits passiert. Und hier nochmal das Beispiel mit Rheinmetall, ne, wie man zum Beispiel versucht, die Kriegstüchtigkeit in die Stadien zu tragen. Das ist schon etwas, wo es dann halt eben auch für den Klassenkampf deutlich und relevant wird. Und da kann man dann wirklich nicht mehr wegsehen. Wir haben über die Aktualität gesprochen, über die Repression. Und ich glaube, du hast auch deutlich gezeigt, dass es für das operative Geschäft viele Ansatzpunkte gibt. Es gibt aber auch für die theoretischen Aspekte viel Raum für Analyse. Ja, ich freue mich auf dein nächstes Buch. Ich glaube, es ist kurz vor der Erscheinung.